Atlantis. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Zeigt 22.05 Uhr. Das bedeutet, ihr hört das Freiradio für Stuttgart heute um diese Uhrzeit mit einer neuen Ausgabe der Code Red Radio Show. Code Red, yeah! Heute mit den Herren Subminus und Royal Flash. Hallo. Servus. Das Ganze 22 bis 1 Uhr natürlich auch hier auf den Frequenzen 99,2 MHz sowie 102,1 MHz im Kabelnetz. Und für alle Internet-Junkies www.freies-radio.de sowie code-red-fm.de. Ich wünsche euch viel Spaß in den kommenden 3 Stunden. Bleibt dran bei Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart.

on that tonight, you know. I've seen things you people wouldn't believe. We'll be right back. the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. Pop is the thing you have a baby feel with, girl. Free. Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar no me pocket, cause nothing in this world ain't more than what you were. Thank you. We'll be right back. from when? We are real from something to something. You and me, we got a lot of chemistry, but all I love your energy and this alone, we can't stop it. Have made a part of me. Wish I could live and forget, but these are my regrets. Wish I could just let it be, but these emotions emphatically still here, my dear. These are my regrets. These are my regrets. But no, my memory. Is this the future out of reach, my dear? So long. Hier im Freien Radio für Stuttgart. Drum and Bass vom Feinsten, wie Herr Roy Flash schon zu Anfang angekündigt hat. Das Ganze bis 1 Uhr, jetzt mit dem eben erwähnten Royal Flash. Eine ganze Stunde. Zuvor war meine Wenigkeit Subminus an den Decks. Und wenn ihr kommunizieren wollt, uns anrufen wollt, schreiben wollt, dann unter der 0711 64 2 × 0 3 × 4 oder an die gute alte bewährte studio@coderedfm E-Mail-Adresse. Wir haben ein Ohr, ein Auge, auch einen Mund zum Sprechen. Ruft an, schreibt durch. Code Red ist bei Radio für Stuttgart. Oh yeah. Thank you. promote the dance. My body looking for love. just gotta keep on. I just gotta keep on, yeah. I just gotta keep on. Gotta keep it all in my stride. I'll be your ride. Just one step at a time. I just gotta keep on living for the here and now. If the shoe fits ya, cause some views differ when it comes to who's richer. Mind on possessions I don't need. How can I deny all these blessings? My soul, please be grateful. With angels guiding me all the way home, I'm from this race inspiring me that takes hold. It stays cold on the other side. I'm trying to see it through my brother's eyes, but first I must uncover mine. Read a line from the inner conflicts, page 106. Tyler Daly, you ain't shit. My enemy is my enemy. Running through my mind on a killing spree. Physically restrained, my spirit's free. I polarize every single moment. Watching my babies grow, I let my lady know that she's the only one that ever keeps me going. Sip the champagne, keep it flowing. Fresh coat, but the cracks just keep showing. I just gotta keep on. I just gotta keep on. I just gotta keep on. Gotta take it all in my stride and I'll be alright. Just one step at a time. I just gotta keep on.

cause I'm Harold. Bang cause I see many men get hanged from the gallows. Hanged from the gallows. Hanged from the gallows. Night vision sharper than arrows. Tools in my hand cause I'm paro. Prank cause I see many men get hanged from the gallows. Hanged from the gallows. Hanged from the gallows. like Batman. Oh, blam them up like rap. They won't even see me coming, cause they ain't ready for my rap. I'm gonna start this thing from the front, then I'm gonna roll it right to the back. Oh, with every lock up, so we got left the place flat. Rat-a-tat, give me slack, them can't do me like a crap. Me a bigger fish and them, just a little slap. Bang them up like boxer, oh, nang them up like that. Even if they see me coming, Batman don't take no shot. Einmal geht Code Red zu Ende, aber nur für diese Woche. Nächsten Samstag geht's weiter. Dann Topsturvy, Beast, Outtake, einer von den dreien, vielleicht auch alle drei oder nur zwei von denen, egal. Schaltet rein, Code Red im Freien Radio für Stuttgart von 22 bis 1 Uhr jeden Samstag. Die letzte Stunde war dann noch ein Back-to-Back Royal Flash und Subminus und die letzte halbe Stunde dann nochmal Subminus pur. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Kommt gut durch die Nacht, entspanntes Restwochenende. Wie immer, lasst euch nicht anquatschen. Kommt gut in die neue Woche und so weiter und so fort. Code Red ist raus, wir bedanken uns. Adieu, goodbye und tschüss.